beating of the drums echoes the beating of the drums. Wenn man merkt, dass man den Text falsch angefangen hat. Angry people also, who will not be slaves again. Wir haben heute nicht so viel Zeit, deswegen ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Stefan Dietz, das ist Florian. Herzlich willkommen. Wir haben nicht so viel Zeit, wir haben es. Florian muss weg. Deswegen ganz kurz Podcast-UFO. Ich denke, die ganze Setting ist klar. Leute, kennen es, einer der erfolgreichsten Podcasts auf Spotify. Okay, wir wollen lustig sein. Porfolofo. Meistens eine Stunde lang, das schaffen wir heute nicht, weil Florian weg muss. Es ist ein bisschen Druck in die Sache. Ich finde es ein bisschen spannend. Energetisch muss es aufgeladen sein und ich bin gespannt, was der Florian für lustige Sachen vorbereitet hat. Deine erste lustige Anekdote. Okay, also, Ich war jetzt im ICE unterwegs und ist mir wieder aufgefallen. Oh mein Gott, ey, die Reservierungen sind aber auch immer manchmal oft. Dann sitzt jemand auf seinem Platz, was macht man denn dann? Und dann ist die Frage, was nicht weg? Und dann denke ich mir, ja, das war einfach furchtbar. Nee, ganz im Ernst, ich hab eine Powerbank. Ne? Also, jetzt kommt. Wenn auf die Frage, hast du eine Anekdote, wirklich eine Anekdote kommt, ich glaube, die ist meistens nicht so gut. Ja, gut, wir werden sehen. Schön, dass du schon mal den Teppich ausrollst. Einfach, weil der Teppich nicht gut ausgerollt ist. Weißt du, weil das muss organisch aus dem Gespräch entstehen. Das machen viele Podcasts, andere Podcasts falsch. Okay. Da muss ich kurz mal lehrend sein. Das machen die nicht richtig. Da schaust du ganz kurz, ja. Oh, das hätte ich aber, jetzt hätte ich fast, wäre ich fast hämisch geworden. Breaker, Breaker, liebe Podcast-Community. Over. Ich sage Podcast, du sagst UFO. UFO. Nee, Moment. Das hast du. Warte, fang doch mal an. Ich fang. Du musst dranhalten. Breaker. Nee, du darfst ja nicht draufdrücken. Hab ich nicht. Breaker, Breaker, Podcast-Community, over. Ich sage Podcast, ihr sagt UFO, Podcast. UFO, over. Podcast. Over. Oh. Over. Puffer, over. Over. Hier ist Stefan Dietze und Florentin Will mit der neuen Folge. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, over. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, over. Herzlich willkommen zu dieser neuen technisch angeheiterten Folge Podcast. Wir sind in der Zeit gereist, 80 Jahre zurück. Ja, also es macht so Spaß, wir haben heute Walkie-Talkies gekauft und haben den ganzen Tag schon nur über Walkie-Talkies gesprochen. Wir haben schon den ganzen Code gelernt, Breaker, Breaker, Watch your 20, damit die Polizei, falls sie auf uns reinhört, natürlich das keine beste, Ahnung hat, worum es geht. Wir haben herausgefunden, dass wenn man einen Polizeihelikopter in der Luft sieht, muss man Bear in the Air sagen. Genau, nur ein Bear ist ein Polizist und ein Polizeihubschrauber ist ein Bear in the Air. Und Polizist? Ist Miss Piggy. Warum müssen Polizistinnen einen extra Namen bekommen? Wahrscheinlich eigentlich? So, hey, siehst du die Miss Piggy da hinten an der Ecke? Pass auf. Breaker, Breaker, over, over and out. Das Over macht einen ein bisschen wahnsinnig. Ja. Ich verstehe auch nicht genau den Sinn dahinter. Also na klar, Leute müssen verstehen, du hast den Satz beendet, aber im normalen Gespräch hast du das Problem ja auch. Du weißt nicht, habe ich den Satz jetzt richtig beendet oder... Na, ich glaube, im normalen Gespräch können Leute gleichzeitig sprechen, wohingegen bei einer Radioübertragung kann immer nur einer sprechen, währenddessen kann der andere nicht sprechen. Das heißt, ja, klar. Er muss trotzdem auf das Over hören, bis er dann selber anfangen kann zu sprechen. Trotzdem weiß man im normalen Gespräch genauso gut, wann ein Satz beendet ist. Was ist ein Telegramm? Mit diesem herzlich willkommen zum Podcast Stopp UFO mit Stefan Stopp Titze. Was soll das mit diesem Stopp? Mhm. Ja, auch eine gute Frage. Ich glaube, das ist ein Leerzeichen oder sowas. Morsen ist auch so eine Frage. Morsen. Was genau hat man denn da gemorst? Und hat man auch wirklich, hat man auch andere Sachen, hat man auch Satzzeichen gemorst? Ja, oder? Oder war das nur eine längere Pause? Kannst du mir kurz sagen, wie dieser Song heißt? Over. Beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep. Das ist der Imperial March of Star Wars. So ungefähr stelle ich mir das vor. Oh, ja, stopp. Stover. Es macht ja auf jeden Fall großen Spaß. Meine Technik ist was Tolles. Wir haben heute beim... When Love Takes Over, over. Das wäre lustig, wenn die den. Wie heißt dieser Song? Nee. Nee, dann müsst ihr sagen, Love Takes Over. Und dann Love Takes What? Over. Love Takes Over, over. Genau. Ja, sucht euch den Lieblingsgag aus. Wir präsentieren euch ein wildes Potpourri von verschiedenen Gags. Mit der Pointe 1, Florentin Will, für Albanien. Mit der Start Nummer 1. Mit der Stadt Nummer 2, Stefan Dietze, für die Mongolei. Das große RTL-Pointenrennen finde ich eigentlich auch nicht schlecht. So wie so ein Eurovision Gag Contest. Das wäre richtig geil, ey. Ja. Das wäre richtig cool. Es gab ja früher mal auch so eine Comedy-Casting-Show, ne, wo Leute dann nicht gesungen haben, sondern Stand-Up-Comedy gemacht haben. Star Search und da gab es auch andere Domino Sachen. Domino Search! Da ist, wie hieß er nochmal? Ja. Ingo Oschmann. Ingo Oschmann, genau. Ey, der Mann mit dem lustigsten Namen der Welt. Ingo Oschmann. Aber Ingo Oschmann. Gags sind erst dann gut, wenn man sie auf T-Shirts schreiben kann. Ja. Und es ist genauso wie diese Alzheimer-Bulimie von Cindy aus Marzahn. Und der hatte irgendwie so diese Wurstscheiben, die dann so an den Ecken so nach oben gehen. Und da hat er die irgendwie so Geflügelwurst genannt, weil es so aussieht wie ein Flugzeug oder irgendwie so. Yeah. Keine Ahnung. War auf jeden Fall nervig. Aber da ist, glaube ich, meine Liebe zur Comedy entstanden und gestorben und dann wieder entstanden während dieser ganzen einen Folge. Ich habe gerade die Mail bekommen, hat mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Gerade eben, hey Stefan, deine Highlights der Woche von Sky. Und jetzt haben die mir einfach gesagt, was meine Highlights der Woche sein werden oder waren. Augenscheinlich das Konzert von Xavier Naidoo live, 24 Legacy. Niemand kennt dich so gut wie deine Spam-Mails. Battlestar Galactica und Castle Staffel 1 bis 8. Das sind meine Highlights. Er hat nicht so viel Zeit dieses Wochenende, deswegen sagen wir erstmal nur 1 bis 8, okay. Aber warum sagt man jetzt Staffel 1 bis 8 ein Highlight? Sollten die nicht sagen, Kaisel Staffel 1, Folge 3? Das stimmt, ja. Das ist dein Highlight, Stefan. Fucking langes Highlight, ja, das stimmt schon. 1 bis 8, ist alle gut. Was ist eine blöde Mail? Sowas macht mich wütend im Alltag. Da möchte ich mal kurz betonen. Apropos wütende Mails, wir haben ganz viele tolle Nachrichten von euch bekommen. Wütende auf wütende Nachrichten. Leider haben wir das letzte Mal, die Folge war sehr leise. Viele Leute haben sich wieder beschwert. Und wir haben uns laut zurückgeschrieben. Wir nennen sie liebevoll die Mäusefolge. Und halt mal dran. Die Rubrik heißt Startup Apps. Unsere neue Rubrik, wo wir 20 Euro verlosen. Viel Spaß! Ja, wir haben von euch fantastische Mails bekommen. Es sind zu viele. Wir konnten sie noch nicht komplett sortieren. Deswegen möchten wir das Ganze auf die nächste Woche verschieben, genauso wie wir die ganzen Binky sagt Boo-Stories auf nächste Woche auf verschieben. Auf nächstes Jahr verschieben wollen. Ja, genau. Alles in der Richtung. Deswegen vielen Dank dafür. Der Zwani ist auf jeden Fall warm. Er liegt schon auf der Heizung und ist bereit, in eure Hände geschickt zu werden. Aber falls ihr noch weitere Startup-Ideen habt für eine tolle App, die ihr entwickeln könnt, dann schickt sie uns. Genau, wir verlosen 20 Euro. Und mit einem unterschriebenen Schein. 20 Euro. Normalerweise ist ja mal vom EZB-Chef, Mario Draghi ist dann die Unterschrift drauf. Ja. Und dann einfach von uns. Wie oft hat der seine Unterschrift geübt, bevor der die auf alle Scheine gleichzeitig gemacht hat? Ja, vor allem, wie viel Zeit müsste er haben, dass er die auf alle Scheine schreiben konnte? Ich weiß noch damals, als er mit 16 meinen Personalausweis bekommen hat und es hieß, ja, da ist jetzt seine Unterschrift drauf. Und ich hatte mir bis zu dem Zeitpunkt intensive Gedanken über meine Unterschrift gemacht, aber dachte ich mir, fuck, ja. Und habe mir wirklich so hat sie mir so einen Zettel gegeben, so, ja, kannst du schon mal üben. Und es waren die stressigsten 40 Minuten meines Lebens, wie ich da saß und meine Unterschrift geübt habe und dachte mir, okay, das ist jetzt meine Unterschrift. Das ist auch der Grund, warum man am Amt so lange sitzt, wartet, weil wenn man reingeht kurz, um zu gucken, was ist eigentlich los, 80 so minderjährige Leute, die wie wild ihre Unterschrift üben, schwitzend und dann ihre Unterschrift üben. Aber das Resultat, lustigerweise bei dir, ist einfach Florentin Will in Druckbuchstaben und das E von Florentin ist das Eurozeichen. Richtig. Fand ich eine spannende Idee. Ist aber hast du das erzählt, dass die meisten Menschen nicht mit ihrer anatomisch korrekten Stimme sprechen? Ja, habe ich erzählt. Das haben wir beim Sprechtraining gelernt. Die meisten Leute sprechen etwas höher oder tiefer, als eigentlich ihre Sprachvorrichtung vorsieht, tatsächlich. Und das hat dann soziale Gründe? Ja, warum es hat nur soziale. Tiere machen es normal, halt, weil die weder eitel sind, meistens, außer die Pfauen. Pfauen sind schon schlimm. Aber alle anderen Tiere, die sind halt entspannt. Die haben keine äußeren Einflüsse, die sie so sehr beeinflussen, dass sie dann das ändern, ihre Stimme ändern. Aber ich finde es so lustig, weil dann gehst du zur Sprachtherapie und merkst so, hey, ich habe mein ganzes Leben lang viel zu hoch gesprochen. Und dann kommst du am nächsten Tag zu Arbeit und sagst, hallo Leute. so spreche ich. Und jetzt denkt sich, hä, was ist denn jetzt los? Warum spricht er jetzt so anders? Weil ich meine, das sind wahrscheinlich soziale Gründe, warum man sich dann irgendwo. Aber irgendwann muss man sich für seine Stimme entscheiden, dann kann man nicht mehr zurückrudern. Gerade wir. Über 100 Folgen Podcasts in der Welt. Wir können jetzt nicht einfach sagen und nächsten Tag anfangen zu sagen so, hallo Leute, hey, das ist jetzt meine neue Stimme, viel Spaß. Ja, das geht nicht. Das funktioniert einfach nicht. Und hat nicht sogar deine homophobische Sprachlehrerin gesagt, dass Schwuletten besonders, besonders auch oft in so einen hohen Sprachduktus fallen? Sie hat das Wort Schwuchteln benutzt. Homosexuelle Männer sprechen meistens höher, einfach weil sie sich auch darüber identifizieren dann oft. Aber woher kommt das? Anders identifizieren als heterosexuelle Männer. Warum gibt es da so viele, warum gibt es diesen, ja gut, es gibt auch Lesbenvorurteile, aber jetzt nicht so krass, nicht so diesen Habitus. Ja gut, das vielleicht so diese bourgeoisen Männer, Mann zwei oder so. Es gibt schon kurze Haare, Achselshirts. Klar, natürlich, aber jetzt Holzarbeiten. Aber diesen Sprechduktus nicht so, so ein Schwul kannst du immer normal spielen. So, oh Gott, ich habe mich richtig schlecht gefühlt. Und aber eine Lesbe. Ja, spiel mal eine Lesbe. Hallo Leute. Ja, ich glaube, das Problem ist für Männer einfach, eine Lesbe zu sprechen. Ja, aber auch eine Frau kann eine Lesbe nicht gut sprechen. Du kannst es schlecht sagen, so. Ich finde, das gehört auch gar nicht mehr in diese Zeit. Es gehört auch gar nicht mehr in diese Zeit. Nein, natürlich nicht. Aber es ist ja, nicht mehr ja Zeit. Aber anscheinend ist ja bei schwulen Männern das so der Fall, dass sie ihre Sprache verändern. Ja. Bei Lesben anscheinend noch nicht so stark. Nicht so stark. Ich glaube auch, dass lesbische Frauen dann vielleicht einfach tiefer sprechen, weil die tiefe Stimme von als maskulin gilt in der Gesellschaft und deswegen wollen Lesben unbedingt maskulin sein? Das ist eine Frage, wie man sich selber definiert. Und wenn homosexuelle Männer sich eher weniger über ihre Maskulinität definieren, dann sprechen sie dementsprechend wahrscheinlich höher. Ich finde das auch spannend, das hat mich auch vom Hocker gehauen. Ich werde beim Thema Sexualität und homophob und so mega nervös, weil man immer weil man immer Angst hat, irgendwas Falsches zu sagen. Man hat immer Angst, irgendwie man in irgendeine feministische Falle zu tappen und dann sagt man wieder, ja, und dann gerade so, wie man über das Problem denkt, ist Teil des Problems. Aber so geht es mir auch mit Rassentheorien. Weil ja, mega. Sobald du sagst, ja, Schwarze haben halt nur mal einen großen Penis, dann in meinem Kopf bildet sich dann immer so ein, ist es wirklich so? Oder, ja, Schwarze laufen halt nur mal schneller, die 100 Meter. Ja, weil die einfach ist das wirklich so? Weil die tatsächlich in ihren Muskeln einfach mehr fasst. Twitch. Nerven, Muskelstränge haben. Es gibt ja zwei Arten von Muskelsträngen. Einmal die schnell zucken und die langsamer zucken, aber dafür länger ausdauernd sind. Ja. Und deswegen ist es tatsächlich so, wenn jetzt zum Beispiel Usain Bolt, ein Sprinter, wenn der einen Marathon laufen würde, würde der danach nicht mehr so schnell sprinten können. Weil seine Muskeln diese Fast-Twitch-Fasern ersetzen durch diese Slow-Twitch-Fasern. Hat das heißt, auch was mit seiner Nationalität zu tun? Ja, einfach. Nationalität nicht, aber halt durch seine Rasse. Ja, durch seine schöne, gute Rasse einfach mal. Ja, das aber genau. Ist einfach eine rein rassiger. Fühlt man sich dann nicht schlecht Sprinter. Einfach? Ich fühle mich dann jetzt gerade, auch wenn ich sage, ist Homosexualität vielleicht auch einfach genetisch bedingt, dann fühlt man sich auch so ein bisschen falsch einfach. Ein so tiefes Loch. Oder? Ja, naja, ja. Gut, das ist jetzt schwierig zu sagen. Man weiß da kommt es halt auch so nicht darüber. Zu einer klaren Antwort. Aber ich glaube, bei Afrikanern kann man durchaus sagen, dass gerade, dass sie halt irgendwie auch jeden Morgen 12,5 Kilometer sprinten müssen, um überhaupt Wasser zu bekommen, dass man da ganz klar sagen können, dass die halt gut sprinten können. Ja. Fakt ist, glaube ich, wir können einen Schlussstrich machen unter der Diskussion, indem man sagt, Hitler war schon nicht so falsch. Richtig, absolut. Also Hitler hatte schon ziemlich recht viel mit vielen Dingen in seiner Rassentheorie. Ja, auf jeden Fall. Ich habe eine Powerbank. Die ich sehr stolz bin, ist eine Powerbank und weiß auch kein Mensch, was das ist, oder? Genau, das ist auch so ein Ding. Das ist eine große Lithium-Ionen-Batterie. Aber wie funktioniert eine Batterie? Ja. Kein Mensch weiß, wie eine Batterie funktioniert. Ja, vor allem, ich hatte mal ein Problem, als ich zum ersten Mal nach New York wollte ich eine haben für New York und dann habe ich mir eine gekauft und dann hieß es, ja, die kann man im Handgepäck auch gar nicht transportieren unbedingt, aber konnte man dann doch ohne weiteres. Aber Lithium-Ionen, wo ich mir auch denke, wow, da schießen Ionen rumher. Ionen schießen in meinem Kopf, die bleiben nicht still, die schießen immer umher. Ich finde, Batterien ist praktisch gesehen ein so simples Konzept. Du steckst irgendwas in die Steckdose an, das hat Strom. Ah, du steckst irgendeinen Behälter an die Steckdose an und da fließt dann Strom rein, so wie Wasser. Und dann nimmst du diesen Behälter mit und kannst dann diesen Strom benutzen. So, das ist völlig nachvollziehbar. Aber was genau da drin passiert, nicht den Hauch einer Ahnung. Ja. Keine Ahnung. Ich habe es im Chemieunterricht gelernt, nicht verstanden. Und ich habe diese eine Powerbank und es ist wirklich so, dieses Ding ist 99% Powerbank. Und 1% Lampe. Ja. Da ist ein Lämpchen dran. Einfach so als Taschenlampe. Ich habe keine Ahnung, warum. Oh, das habe ich auch so ein Ding. Ich habe wirklich keine Ahnung, warum da eine Lampe dran ist. Es ist einfach so an jedem Scheiß eine Taschenlampe. Ich habe zum Beispiel auch ein Radio, an dem auch eine Lampe dran ist. Ich habe so ein Klotzradio, wo du einfach so eine Lampe drücken kannst. Ja, vor allem, ich habe so eine ganz kleine Powerbank, so ein Werbegeschenk, was ich mir bekommen habe. Und das hat halt, das ist eine sehr kleine Powerbank, wo, glaube ich, das ist eher 50% Powerbank, 50% Taschenlampe. Ja. Vielleicht ist es einfach eine Taschenlampe, die mit einem sehr großen Akku, weiß ich nicht. Aber dann ist da so vorne so eine LED dran. Und seitdem man herausgefunden hat, dass LEDs keine Energie verschwenden, hat man die ja überall hingesetzt. Seitdem gibt es Millionen LEDs. Übrigens, Fun Fact, beim Eurovision Song Contest in Moskau, ich glaube 2009 oder 2008 oder so, noch nicht so lange her jedenfalls, wurden ein Drittel der auf der Welt verfügbaren LEDs verbaut. What? Ja, ein Drittel der auf der Welt verfügbaren LEDs waren in der Bühne des Eurovision Song Contests verbaut. Ja, und wo sind die jetzt? Wurden die wieder verteilt oder was? Exakt, das ist auch meine Frage. Ich glaube, damals waren die einfach noch nicht so sehr verbreitet. Es wurden einfach mehr hergestellt irgendwann. Und ich glaube, Wochen danach waren es schon weniger, ein Dreißigstel oder so. Aber das ist schon ein krasser Fact, der auch wahrscheinlich einfach komplett falsch ist. Ja, aber für dieses Powerbank muss man dreimal draufdrücken, um die Lampe anzumachen. Mhm. Und wenn ich nicht irgendwie nervös gewesen wäre und wie wild drauf rumgedrückt hätte, hätte ich niemals herausgefunden, dass es eine Lampe hat. Aber das mit LED-Lampen ist wie früher Pfeifen. Wir hatten mal im Physikunterricht so ein paar Geräte. Irgendwie da gab es dann so diesen Tischtennisschläger, wo dann so ein Gummiball dran war mit so einem Schnur, wo man den so dotzen konnte. Ja. Oder dann so ein Korb. 80% meiner Jugend. Ja. Oder so ein Korb, wo man so einen Ball an der Schnur so die anderen 20% meiner Jugend Korbchen auffangen könnte. Und unser Physiklehrer fang hat uns den Ball das, im Becher heißt das Spiel. Ich weiß nicht, wie schlecht das Budget unserer Schule war, dass das der Inhalt des Physikunterrichts war. Und dann hier ein Pfeil und Bogen. Und an jedem dieser Dinge war auch noch eine Pfeife dran. Das war einfach so. Und dann hat er so ausgepackt, so ein Fernglas, und da war noch eine Pfeife dran, so direkt dran. Und dann hat mir gesagt so, ja, hier ist jetzt so eine Pfeife dran, ich weiß nicht warum. Und hat reingepfiffen so. Ja. Und wir dachten, das ist so lustig, dass in allem noch so eine Pfeife ja, drin ist. Und dass es einfach so eine Überproduktion an Pfeifen gab. So, wir bauen überall Pfeifen dran. Das ist die Zukunft. Pfeifen sind die mehr Zukunft. Mehr Pfeifen! Ja. Aber ich glaube, das ist das Prinzip Besitzaufkleber. Hier in der BTF haben wir ja überall kleine BTF-Aufkleber auf den ganzen Eigentum der Firma. Ich glaube, das ist so ein Prinzip, wenn es jemand Fremdes findet, klar, testet der die Pfeife aus. Und dann kommt sofort jemand an von der Schule, sammelt clever, das ein und bringt es wieder zurück. Das ist nicht schlecht, das ist die Rückversicherung. Sofort kommt jemand angelaufen, ja, nimmt die, sorry, das gehört uns, und läuft wieder zurück. Ja. Das ist eigentlich gar nicht so, ich dachte mal, dass es das aber so ein Hype war. So irgendwann so, weil es gibt ja auch so Was-ist-was-Bücher über Atomenergie, wo dann drin steht, ja, so in 10 Jahren ist in jeder Kaffeemaschine ein Atomreaktor, weil man nur noch mit Atomenergie arbeiten wird, was ja, halt heutzutage lächerlich ist. Aber damals haben die sich halt wirklich so vorgestellt, weil auch Computer waren mal riesig, dann klein. Also warum nicht sagen, Atomkraftwerk war riesig und irgendwann ist es halt in jedem Computer ist ein kleines Atomkraftwerk drin. Der Gedanke ist nicht so dumm. Aber rückblickend halt doof, aber einfach die Idee, dass man sagt, Pfeifen sind gerade ein mega Hype. In 5 Jahren ist überall eine Pfeife. Du kannst keine Tür mehr betätigen, das ohne dass eine Pfeife noch an der ja, Türklopf dann ist. War einfach gut. Aber. Nee, ganz kurz zu dem Ball im Becher, den du eben sagst. Ja, ja. Das ist hängen geblieben. Sorry. Und zwar ist es ein Spiel, was das heißt, es ist dieser kleine Basketball-ähnliche Korb, wo du unten so eine Vorrichtung hast, wo du drauf drückst, dann fliegt ja, der Ball. Ja, wie so eine Eistüte. Hoch. Genau. Und du musst den Ball wieder fangen. Das ist ein kleiner Plastikball. Und dieses Spiel heißt Fang den Ball im Becher. Und das heißt, kauf, ich hätte gern, fang den Ball im Becher mal 2. Ich hätte gern 2-mal fang den Ball, du musst so im Laden reagieren. Das heißt, die haben sich nicht die Mühe gemacht, das jemals zu nennen, sondern das Spiel heißt einfach so und erklärt sich selbst. Das ist wie die Gebrauchsanleitung des Spiels als Name des Spiels, was ich clever finde. Das ist nicht dumm, ja. Das sagt mir sofort, was ich dann machen soll. Und jede Zweckentfremdung, wie, soll ich das irgendwo einfach, weiß ich nicht, vielleicht nur abschießen? Nein, das erklärt sofort, was es ist. Fang den Ball im Becher. Ich hätte gern einmal Würfel, solange bis du pleite bist. Statt Monopoly einfach so. Einfach eine gute Möglichkeit. Ja. Einmal dieses bunte Spiel, wo man so lange bunte Figuren hin und her schieben muss, bis man sich gegenseitig ins Gesicht spucken will. Ja, genau. Sieh mal, Mensch, ärgere dich nicht. Richtig. Nein, was ich eben gesagt habe. Ja. Auf jeden Fall, ich habe diese Powerbank mit dieser kleinen LED-Lampe dran und es hat mich nie gestört. Und weil du konntest diese LED-Lampe anmachen, dann hast du 2-mal drauf gedrückt, dann hat die geblinkt, dann hast du 3-mal drauf gedrückt, dann hat die irgendwie, ey, Macarena in Morse-Code oder holt mich heraus, ich bin in einer Powerbank gefangen, in Morse-Code gemacht oder was auch immer. Aber mittlerweile ist dieses Ding kaputt gegangen und die geht von allein an immer wieder, die LED-Lampe. Die geht konstant von allein an, muss man die ausmachen und dann geht die wieder von allein an. Und ich habe gemerkt, dass die einfach keinen Strom verbraucht. Nee. Nichts. Die kann Wochen und Monate lang brennen und die verbraucht keinen Strom. Es macht keinen Unterschied. Die hat immer so also eine Anzeige, so 5 Lichter oder noch 4 und 3 und die machen keinen Unterschied. Deswegen, ich trage die immer in meinem Rucksack rum. Und die ist jetzt einfach immer an, die leuchtet immer, konstant. Und es ist jetzt echt immer so der Effekt, dass immer, wenn ich meinen Rucksack aufmache, der von innen einfach beleuchtet ist, immer, die ganze Zeit, wie ein Kühlschrank. Weil einfach, ja, es ist so dieser Pulp-Fiction-Moment, das ist so das Ding. Und es ist einfach immer schön, auch so in der U-Bahn oder so, du holst irgendwie eine Flasche aus deinem Rucksack raus und es ist halt beleuchtet. Strahlender Lichtstrahl. Gleißender Stichstrahl raus. Aber es ist einfach praktisch, weil es ist zu nervig, das immer wieder auszumachen. Das heißt, es brennt konstant. Mich würde es wütend machen, wenn die Powerbank leer ist, und du hast keinen Strom gerade und bist sauer, weil dein Handy ist leer, dein MacBook ist leer, aber du siehst diese kleine LED, der Mittelfinger der Powerbank, die entgegenstreckt, so fuck it, ich gehe noch. Dafür habe ich noch Energie. Ja, ich aber es einfach, und es ist tatsächlich sehr praktisch, immer ein Licht in seinem Rucksack zu haben. Es ist immer gut, auch einfach reinzugreifen, du siehst, was drin ist, wunderbar, perfekt. Also ich glaube eigentlich, ich kann es vielleicht sogar als Weisheit der Woche präsentieren. Ach, wenn ihr eine Powerbank nein, habt. Nein, das ist ein Jingle, ey. Wenn ihr eine Powerbank. Schuss ins eigene Bein. Wenn ihr eine Powerbank habt und mit LED dran, dann haltet die einfach konstant an und tut die so in euren Rucksack. Wenn ihr so oder eine Handtasche oder wo auch immer, oder ein Auto oder sowas. Gaffertape drum machen. Nee, einfach immer an, da ist immer der Raum beleuchtet, wie ein Kühlschrank. Ja, aber ich dachte mir, du musst den Finger draufgerückt halten, um die anzulassen. Nee, gar nicht. Okay, cool. Konstant. Die drückst du an, dann ist sie an. Du warst ja letztens in einem Kofferraum. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Ja. Ich war neulich für einen Dreh, auf den ihr euch besonders freuen könnt, war ich im Kofferraum und wurde im Kofferraum lange Zeit gehalten, wo ich mir dachte, also dieser Dreh war ein Mysterium für mich, weil ich bin ja nicht so mega oft auf Drehs, habe schon so ein bisschen was mitbekommen, aber ich war noch nie bei so einem brutalen Dreh, wo ich einen Großteil im Kofferraum verbringen musste, später noch hinfallen musste und so weiter. Und da kommt man sich auch manchmal so vor, als ob man fragt sich kontinuierlich, wissen die gerade, dass man das kann die ganze Zeit? Darf man als Mensch so lange im Kofferraum sitzen? Weil ich war den Großteil des Abends, es war stockfinster, es war kalt, ich hatte nichts an und war im Kofferraum. Also viele Fragen werden sich an eurem Kopf bilden, die werden alle noch beantwortet. Schaut mal bei Gute Arbeit Originals genau. vorbei. Und dann war es halt so, dass ich in dem Kofferraum lag und ich fand es eigentlich ganz lustig, hatte auch ein Grinsen im Gesicht, weil ich es ganz cool fand. Und dann merkt man so langsam, wie dieser ein gleißender Benzingeruch in die Nase steigt. Mhm. Und der Wagen war an und dann fährt man herum. Und das war alles cool, sowas wie eine coole Achterbahnfahrt im Dunkeln. Aber dieser Benzingeruch lässt dann noch irgendwie fragen, haben die sich das vorher überlegt, ob man nicht stirbt jetzt einfach? Ja. Und dann andere Sache, ich musste hinfallen. Und dann dachte ich mir, ja, die haben sich bestimmt coole Gedanken gemacht. Mein Kopf sollte auf dem Asphalt landen. Dachte mir, ja, das ist schon ein cooler Effekt, wenn man sowas mal von sich sieht, ist schon ganz geil. Wie macht man das? Hat man da eine Matte? Wie fällt man da runter? Ich meine, das ist schon cool, das mal zu erleben, wie man das so macht, hinter den Kulissen. Nee, du musst schon richtig fallen, hieß es dann. Und ich mir auch denke, ist das wirklich die richtige? Nee, du musst richtig von einem Meter ungefähr auf den Boden fallen. Das machen wir aber nur zweimal. So. Ja. Dann habe ich abends im Bett, habe ich das geübt, wie ich dann mich hinknie und dann runterfalle. Und es war halt im Bett schon tatsächlich übertrieben weh, weil ich falle halt 1,80 tief. Weißt du nicht, wie auf eine Matratze zu fallen? Das hat wehgetan. Ich falle tief. Das sage ich dir. Wenn ich knie, bin ich 1,80 groß. Immer noch. Und wenn ich dann einmal umfalle, dann ist es wie, als ob ein Mensch einfach umkippt, weil vor eine Tür rennt so. Aber im Endeffekt war es halb so schlimm. Aber der größte Funfact, den ich in meinem Leben wahrscheinlich jemals erzählen werden kann, ist, dass im Kofferraum, wenn der Kofferraum zugeht, das Licht angeht. Es ist das Gegenteil eines Kühlschranks. Das Licht geht an, wenn im Kofferraum die Klappe zugemacht wird. So. Und das hat Stefan gesagt beim Dreh und niemand hat es ihm geglaubt. Aber er war leider in der Verlegenheit, es schlicht nicht beweisen zu können. Rein technisch konnte er seinen Worten keinen. Und ich finde das großartig. Keine ich weiß etwas, was vielleicht drei, vier Leute auf der Welt wissen noch. Ja, und wie also Stefan, du bist doch scheiße, du bist doch dumm, ja. Du bist doch behindert. Und er so, nein, nee. So halt, wie man ihn kennt. Ja. Und dann halt irgendwie, aber er konnte es nicht beweisen einfach. Aber, ist schön. Aber ich finde es so geil, es sind so ein erlesener Kreis aus Leuten, weil die meisten überleben diese Situation nicht. Mhm. Die meisten, die im Kofferraum sind, werden den Tag nicht mehr erleben. Die werden umgebracht vorher. Ich kann als einziger von ungefähr 5, 6 Leuten, würde ich mal behaupten, auf der Welt sagen, mit Sicherheit, und möchte dieses Wissen an euch weitergeben, dass im Kofferraum das Licht angeht, wenn es zugemacht wird. Das stimmt eigentlich, du bist unter den 1% der Kofferraumüberlebenden. Ja. Das stimmt eigentlich schon, ne? Ja, ich glaube, es wird mehr gedreht, oder? Naja, was da die ganze Yakuza und die ganze Mafia und so da wegballern jeden Tag. Ja, ja. Geht schon hin. Ich finde es schon cool. Aber es ist auf jeden Fall, es gibt kein schöneres Gefühl auf der Welt, als Auto zu fahren, während man weiß, dass Stefan Tietze im Kofferraum ist. Ja. Und der Regisseur so, ja, leg mal durch, ruhig noch einen Gang drauf. Irgendwie einfach, okay, um die Ecke. Mach's mal authentisch nach, wie er gesprochen hat. Ja, dann machen wir noch eine Einstellung. Fahr drüber ein bisschen schneller, leg da mal ein bisschen dran. Man muss dazu sagen, wir haben heute diese Walkie-Talkies gekauft. Und ich habe schon so auf dem Rückweg wie ein Schelm gesagt, wow, wie wär's denn, wenn wir jetzt den Polizeifunk mithören könnten? Wie cool wäre das eigentlich? Oder so ein Babyfon, einfach so ein sterbendes Baby hören. Nee, da sind Babyfon und da. Und dann haben wir es einfach in den Redaktionsraum gelegt, unsere Walkie-Talkies, und plötzlich aus dem Nichts gingen die an. Und wir haben die Baustelle nebenan gehört. Ja. Wir haben Leute von der Baustelle nebenan reden gehört. Leider sind es alles Ausländer und die sprechen furchtbares Deutsch und das wird durch diese verzerrte Ton hat man gar nichts mehr verstanden. Wir haben denen aber trotzdem Anweisungen gegeben, was sie jetzt zu bauen haben und dass sie endlich mal die laute Säge ausmachen sollen. Ja, die Kippen und Wasser drauf. Bist du bei dir? So klang das die ganze Zeit. Ja. Das ist Nonsens. Regional Express 13 nach Gütersloh am Westfalen-Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Bitte passen Sie auf, momentan treiben sich Trittbetrüger und Diebe auf dem Bahnsteig herum. Bitte passen Sie auf Ihre persönlichen Gegenstände auf und verdächtigen Sie alle Ausländer. Vielen Dank, Ihre Deutsche Bahn AG. Das ist auch sehr laut. Ich weiß auch nicht, wie man es leiser bekommt. Ich glaube, wir sind allen tierisch auf die Nerven gegangen. Aber das ist auch so ein Ding, wenn ich das ich bin ja recht häufig auf Bahnhöfen, weil ich immer zwischen Köln und Hamburg rotiere. Und da höre ich auch oft diese Anweisung, so dieses, es sind Diebe und Trickbetrüger wow. und Trickdiebe. Es gibt verschiedene Begriffe. Es gibt Diebe, Trickdiebe und Trickbetrüger. Auf dem Bahnsteig unterwegs sind. Und ich denke mir immer so. Trickzauberer. Das ist immer die Ansage immer. Achten Sie auf den Trickzauberer. Ist ja. ein großer Spaß für die ganze Familie. Weil ich denke mir immer so, diese Durchsage wird doch immer gemacht, nachdem ein Diebstahl stattgefunden hat. Klar. Also falsch, zur falschen Zeit. Du willst doch die Ansage machen, bevor der Diebstahl stattfindet. Ja. Dann wirst du beklaut, dann läufst du dahin statt der Anzeige und dann machst du das. Das heißt, eigentlich müsste man so random tagsüber, es sind momentan Diebe auf dem Bahnsteig und alle Diebe denken sich, oh fuck. Scheiße, die wissen von mir, ich muss weg. Noch bevor sie was klauen konnten. Ja, genau. Und ich finde, das ist ein großartiges Thema. Danke, dass du es ansprichst. Weil achtet mal darauf, wenn ihr am Bahnsteig steht nachts um 2 Uhr, Köln, am Neumarkt, und dann steht ihr da mit so 13 Leuten, die alle da stehen, sich die ganze Zeit, die ganze Zeit angucken. In diesem Cluedo-Spiel. Die ganze Zeit angucken. Und dann plötzlich kommt diese Durchsage. Achtung, es sind gerade Trickbetrüger unterwegs und Taschendiebe. Achten Sie besonders auf Ihr Material. Und plötzlich fehlt nur noch so eine Sherlock-Melodie. Und plötzlich drehen sich alle so ein bisschen um und niemand traut mehr irgendwie. Das ist wie Hateful Eight. Ja. Und man steht da am Bahnsteig, guckt sich um, ernst. Ich achte auch immer drauf. Ich gucke dann wirklich lange diesen Mann an, der rechts von dem, der mich genauso mustert wie ich ihn. Mhm. Und ich frage mich, bist du es? Ja. Und er fragt sich, ist er es? Ja. Und dann steht man da und man achtet darauf. Und ich habe dann mal herausgefunden, in meinem Kopf hat derjenige, der Portemonnaies klaut, sehr viele Taschen. Er hat unfassbar viele Taschen, die bereits gefüllt sind in meinem Kopf. Was ja auch nicht so richtig ist, weil die klauen wahrscheinlich nicht 80 Portemonnaies, bevor sie nach Hause gehen und die abliefern oder so. Oder wo gehen die hin? Weiß ich nicht. Ich glaube, die haben einfach wahrscheinlich nur, sehen ganz normal aus und möglichst normal, haben keine Tasche mit und vielleicht nur stecken es einfach nur ein in ihre Tasche vielleicht, weil die wollen ja nicht auffallen. Ja, stimmt schon. Vor allem, ich denke mir immer so, die Diebe, ist es für die cool, dann so eine Ansage so von wegen, hey, wir sind die richtigen Diebe, cool, oder ist das so eine Niederlage? Ist es wie so ein Game Over? Wie so bei so einem Schleichspiel bei Metal Gear Solid, wo du dann irgendwie erkannt wirst, ist es dann Game Over, dann müssen sie einen nach Hause ziehen und dann so, okay, morgen wieder. Ja, da fängt man nicht genau dann erst an. Ist das nicht der Moment, wo sich alle am sichersten fühlen? Ja, oder dann kommen die Mörder. Wenn alle auf die Diebe achten, dann kommen die Mörder. Und andersrum, wenn man sagt, entschuldigen Sie bitte einen Mörder. Dann kommen die Schwarzfahrer. Einen Mörder auf Gleis 4. Genau. Kommen sie aus ihren Löchern gekrochen. Die Gefürchteten. Wie so Kriechgetier laufen sie. Dreck Schwarzfahrer, ey. Ich hasse Schwarzfahrer. Aber das ist ziemlich großartig, diese Durchsage. Ich bin auch immer, ich verdächtige dann immer jeden. Du kannst keinem mehr trauen. Ja, ich stelle mich dann einfach immer mit dem Rücken zur Wand. Ja. Dann klaut mich die Wand. Also einfach so, nee, ist einfach immer gut. Das will, genau die Wand will, dass du dieses Gefühl hast. Ja. Kriminalität. Ja, ich achte da halt auch primär auf Ausländer. Bin ich ganz ehrlich, tut mir auch wahnsinnig leid und ich weiß, dass es falsch ist, aber es ist halt in meiner DNA drin, ist in meinem Kopf drin, in meiner Rasse. Ich als weißer Deutscher beschuldige den Jud und den Türk und dann stehen die halt da am Bahnsteig und ich weiß, der war es doch. Ja. Ich weiß nicht warum, aber man macht es halt leider. Leider Gottes. Ja, stimmt so. Es merkt man auch, wenn dann übrigens einer von denen näher kommt. Und man dann sich immer so wegdreht. Ich habe manchmal das Gefühl schon so, dass ich mich dann, weil der Geldbeutel ist ja hinten an einem, sodass man immer, wenn man jemanden des Diebstahls beschuldigt, man sich ihm zuwenden muss. Und das ist Leuten manchmal unangenehm und dadurch bewegen sie sich wieder in eine andere Position und dann muss man wieder die Position ändern, wodurch so ein langer Tanz entsteht, dass so eine scheinbar verdächtige Person so immer um mich rum in so einer Rosenform so immer um mich rumbounced. Genau, und irgendwann umarmt ihr euch und tanzt herzlich und Leute machen Musik dazu. Aber ist es dann so, ich denke, in dem Moment verdächtigt er mich auch, weil ich mich auch auffällig verhalte und plötzlich ist es so eine self-fulfilling prophecy und alle fangen an, sich gegenseitig zu beklauen, nur weil sie nicht selber beklaut haben. Großartig. Zum Präventivdiebstahl so. Präventivtanz. Leute fangen plötzlich an, einfach um sich herum zu schlängeln. Das ist wie so ein Paarungstanz. Ich glaube nur, dass es besser wäre, die auch häufiger einfach mal random durchzusagen, ohne dass davor schon was passiert ist. Präventiv. Das ist auch bei Blitzern so. Ich verstehe nicht, warum man das sagt. Wenn die Idee ist, Leute, der Staat will, dass vernünftig gefahren wird auf den Straßen. Und man stellt Blitze auf, um Leute zu ermahnen, die es nicht tun. Mhm. Warum lässt man die im Radio warnen vor Blitzern? Ja, weil ich verstehe das nicht. Damit die, das ist die Frage, ist halt ein Service, der ist eigentlich die Polizei dagegen, dass solche Dinge gemacht werden? Nein, die wollen das ja sogar. Ja, damit da halt langsam gefahren wird. Ja, aber das erreichen sie doch gerade, wenn man da, dann fahren die Leute doch nur da langsam und überall scheißen sie drauf, weil sie genau wissen, da stehen die Blitzer. Wohingegen, wenn sie da ermahnt werden, einmal, ohne es zu wissen, einfach knallhart in den Blitzer reinfahren, werden sie doch, also ich fahre langsamer an Orten, wo ich schon geblitzt wurde. Ich weiß nicht genau, was das soll. Wenn da ein Polizist draußen ist, ich würde das echt mal gerne in Erfahrung bringen, ob das irgendwie empirisch bewiesen ist, dass man dann, dass es hilft mehr in der Gesellschaft. Ich glaube, das trägt nicht dazu bei. Sondern eher dann, dass man da halt dann präventiv langsamer fährt, aber dann das nur das eine Mal. Und nur an den Orten, wo man weiß, dass da Blitzer stehen. Ich verstehe das nicht genau. Oh, Verkehrspolizist ist echt das Langweiligste, was es gibt, ey. Ich denke mal, bei jedem Verkehrspolizist so, schade, ey, sorry. Der will doch bestimmt irgendwie auch irgendwie Verbrecher jagen oder Banditen hinterherlaufen und auf Laub unterwegs sein. Polizei aus Neustadt, bitte schauen Sie mal rechts rüber. Danke. Das ist das Coole daran, die haben oben diese Lautsprecher. Ja. Und da können sie mit reden, laut. Ist das so? Lauter sprechen. Das ist doch toll. Ja, hau du mal eine geile Anekdote raus, Stefan. Ich habe am Wochenende alle drei Teile Herr der Ringe geguckt, nacheinander. Aha. Und das sind so die Sachen, wo man erst das für eine gute Idee hält, ja, und es cool findet. Man dann aber an Ende Teil 1 merkt, ja, ich will ja auch, dass der Film jetzt vorbei ist. Der Film will halt, dass er jetzt vorbei ist. Deswegen endet der Film jetzt auch. Und es ist nicht dafür gemacht, dass man es nacheinander alle drei Teile guckt. Ja, das habe ich auch schon mal gemacht. Vor Hobbit, als wir uns den ersten Hobbit-Teil angeschaut haben, da haben wir alle drei Herr der Ringe-Teile gesehen und sind dann ins Kino gefahren, um der Hobbit zu schauen. Huiuiui, das hat aber noch schlimmer bei Harry Potter. Ja. Holy fucking shit. Das sind auch sechs Filme einfach. Das war auch der letzte Teil, ist rausgekommen. Da haben wir alle davor angeguckt und sind dann ins Kino gegangen. Heieiei, hat das lange gedauert, ey. Ja, vor allem bei Harry Potter kann man halt merken, dass es immer besser wird, weil es halt für einen. Ja, und ich meine, du hast halt den Emma Watson-Effekt. Ja. So, das ist schon okay. Man wird immer geiler. Ja, und es wird immer legaler. Man muss sich immer weniger schämen für seine. Ja. Ja, aber das bei Herr der Ringe finde ich krass, vor allem, weil sich ja auch viel wiederholt am ersten Teil eines jeden Films, der nochmal den vorherigen aufgreift, ja, um halt irgendwie auf eine natürlich tolle, spannende, innovative Art versucht, nochmal dem Viewer ins Gedächtnis zu rufen, was da passiert ist im ersten Teil. Und das wieder doppelt sich einfach auch viel. Das ist einfach nicht dafür gemacht. Man sollte eine neue Version gucken dann. Ja. Und natürlich die Extended-Version, die dann irgendwie 8 Stunden lang sind. Und es wurde halt schnell, wurde die Stimmung im Raum rapide schlechter. Und dann gab es da noch, dann waren da sehr viele. Sehr viel von wow, geil, ja. Legolas zu. Bring ihn jetzt um, bring ihn jetzt, schmeiß ihn endlich in den Scheißberg hinein, ey. Und vor allem ist Frodo einfach auch ein Unsympath, muss man ganz zu sagen. Der Protagonist ist Unsympath. Sam ist der coolste Typ. Ja, eben. Aber dann funktioniert es wieder, solange der Protagonist, ja, der Sidekick spielt bei uns. So, die Hauptfigur ist unsympathisch, aber der Sidekick ist cool. Wer ist jetzt der Sidekick in deinem, ja, das Kopf? Kann natürlich, jeder. Natürlich. Aber das finde ich echt spannend bei dem. Weil dann waren Mädchen dabei, die ganz klischeehaft einfach sich nicht für Herr der Ringe interessiert haben, sondern fürs Essen und drumherum, die es dann zu einem Event machen wollten. Was ich erst furchtbar fand, weil ich halt in so einem Herr der Ringe Fieber war und dachte mir, komm, wir gucken das jetzt. Und wenn, dann müsste es rohen Fisch und Kaninchensuppe geben. Und Lembas, ja. Und Lembasbrot. Aber dann haben die ganzen Referenzen nicht verstanden, war in der WhatsApp-Gruppe kein Lacher. Da kam keine Smileys zurück. Es kam keine Tränen in den Smileys zurück. Es kommen selten lachen Menschen, wenn ich mit Tränen, wenn ich ihnen einen Witz erzähle. Ja, stimmt. Naja, und dann haben die angefangen halt so erst Tacos, die Nachos zu überbacken, dann gab es irgendwann Pizza, selbstgemachte, dann gab es irgendwann Apple Crumble und es war so, ja, es war einfach ein lustiger Abend, aber mit coolem Essen, der aber rapide, deren primärer Inhalt primär genervt hat dann auch irgendwann. Mhm. Ja, das war meine Anekdote. Hey, man erlebt auch nicht jede Woche was. Nee, ist okay. Heißt aber, wir sind auch kein Anekdoten-Podcast, wir sind Comedy-Podcast. Okay. Ja, wir können uns auch über andere Sachen lustig machen. Ja, aber Star Wars habe ich auch schon mal komplett durchgeschaut, aber dann in Veröffentlichungsreihenfolge, also erst 4, 5, 6, dann 1, 2, 3. Das ist aber hart, gemacht, ne? Weil, schon hart, ja. Also, wenn du die coolen, die Goldjuwelen, Kronjuwelen am Anfang wegsnackst. Ne? Ja. Ja. Ja, ich weiß nicht, welche Filme sich da am ehesten für anbieten. Die Twilight-Saga? Ich glaube, die ist gut zu gucken. Der erste Twilight war kein schlechter Film. Nie gesehen. Der war nicht so schlecht. Da waren ein paar gute Szenen drin. Herzlich willkommen zu Florentins Filmecke. Heute Twilight. In Twilight geht es um die junge Frau Isabella Swan, die von ihrer Familie getrennt wird und zu ihrem Vater nach Kanada fährt. Kannst du das Ganze ein bisschen emotionaler machen, bitte? Danke. Und dann trifft sie auf Edward Snowden und muss ihn befreien. Das ist im russischen Exil. Das ist leider ein bisschen zu viel. Ich weiß es nicht. Ich fand ihn ganz gut eigentlich so. Das ist so dieses Teenage-Angst und dieses Teenage-Gedöns. Und ich war auch ein Teenager und ich hatte auch irgendwie viele Vampire in meinem Leben. Und es ist immer so. Ist auch ein Werwolf. So metaphorisch irgendwie. Dann hat es gut gepasst irgendwie, wenn man sich dachte so, ja, ach was. Ich weiß es nicht. Das ist so dunkel auch einfach so. Ich werde echt mega. Ja, komm, ey, mach mal. Ich musste schon fünfmal gähnen, weil es einfach so fucking dunkel ist. Licht, so. Stefan wollte eine romantische Atmosphäre kreieren und hat irgendwie nur so ein paar Kerzen angemacht. Und es ist dunkel. So, ah, oh, jetzt komm mal schön die Neonlichter hier. Weißt du was? Und dieses Licht, was geil hier ist, dieses Licht macht alles falsch. Es ist nämlich nicht nur ein Licht, es ist einfach, das ist weiß. Weißes Licht wie im OP. So, jetzt sehe ich zum Beispiel dein Gesicht gerade. Ja. Und es macht mir tierische Angst. Und ich will gerade einen Arzt rufen. Du hast ganz ungesunde Gesichtsfarbe. Ich glaube, du ernährst dich mittlerweile auch anders. Kann man das mal eigentlich zum Thema machen? Dass du mittlerweile vegan bist? Ja, kann man mal. Kann man das mal zum Thema machen? Können wir mal hier revealen. Florentin nimmt nicht ab, er ist einfach nur vegan und ernährt sich jetzt anders. Und nimmt trotzdem nicht ab. Trimmt auch trotzdem nicht ab. Aber das ist ganz interessant. Ich hätte ab Florentin 2 Wochen gegeben. Er hat Neujahr angefangen und hat es bis jetzt schon durchgehalten. Er hat manchmal seine schwachen Momente, wo er schon ein bisschen traurig vom Kühlregal steht oder von Snacks und dann auch ein paar Tränchen vergießt. Ja, manchmal kaufe ich mir auch extra Chicken Nuggets, um sie dann anzustarren, dran zu riechen und dann in den Gulli zu werfen. Mhm. Einfach, um noch ein bisschen in alte Erinnerungen zu schwelgen. Ich möchte aber auch kein moralischer Veganer sein. Also für mich ist dann trotzdem wichtig, dass ich all die Tiere, die ich nicht esse, dann aber trotzdem in der Straßenecke zu Tode trete, ja. Einfach damit die Balance der Welt gesichert sein muss. Und es ist furchtbar. Es ist furchtbar. Und du hast dir eine Woche gegönnt im Jahr, wo du Fleisch isst. Ja, ist richtig. Eine Woche im Sommer. Ich halte das für ein falsches Konzept. Ich werde einfach explodieren. Ja, in dieser Woche. Ich werde einfach komplett ausrasten. Dein Körper wird nicht mehr gewohnt sein, nichts zu essen, was Fleisch bis Tiere beinhaltet. Mhm. Und es wird dich, glaube ich, von innen auffressen auch. Das kann gut sein. Dann schlagen die Tiere zurück, fressen mich auf. Das wäre cool, wenn in dieser einen Woche die Tiere dich auffressen. Ja, das wäre ich auch gut. Tiere? Wenn ihr ganz kurz ey, das mit den Walkie-Talkies war so eine scheiß Idee. Ja. Aber die reichen wahnsinnig weit, ne? Also ich habe heute Mate eingekauft und dann bin ich ein gutes Stück weggelaufen und die Mate hat immer noch funktioniert. Du konntest trotzdem eine Mate-Bestellung noch durchgeben durch die Walkie-Talkies, war unfassbar. Ich finde, der Begriff Walkie-Talkie ist ein Begriff, finde ich, der anders als die meisten Worte, die irgendwann mal gebildet wurden, so cool ist einfach, weil das ist so süß, das ist lustig, das ist mit einem Lächeln quasi ausgedacht worden. Mhm. Da hat man so ein Kinderpädagoge, der sonst Schulbücher schreibt oder so, der hat sich gedacht, ich benenne das mal jetzt, Walkie-Talkie. Walkie-Talkie ist einfach, das macht so viel richtig. Ist einfach, es sagt dir, was es ist, es sagt dir, wie du es benutzen sollst beim Gehen und Reden und es ist einfach so ein süßer kleiner Begriff. Es gibt auch dieses CB-Radio, ne? Also dieses, wo man dann selber irgendwie mit Radiowellen Kontakt aufnehmen konnte über irgendwelche Frequenzen gedönst oder irgendwas. Warum spricht das Englisch aus? CB-Radio. Ach, CB-Radio, kann auch sein, ja, stimmt. Aber das ist auch so ein Ding, so das ist schwer vorzustellen heutzutage, ja. Dass man sich in den Wald gesetzt hat abends, seinen Kasten angeworfen hat, einfach mit Leuten gesprochen hat, die irgendwie dasselbe Anti-Hobby hatten, irgendwie das gemacht haben. Und ich kann mich auch noch an die Fahrschule erinnern, wo das angesprochen wurde, weil man dazu anscheinend sehr große Antennen braucht auf seinem Auto. Und dann beim Thema Bahnübergang das vierstündige Seminar zum Thema Bahnübergang. Ja. Aber was ist, wenn jetzt ein Auto fälschlicherweise auf dem Bahnübergang ist? Muss man dann blinken, wenn man dann die Gleise wieder verlässt oder nicht? Soll man dem helfen vor allem vielleicht? Ich weiß es doch nicht, mach da, was du willst. Und dann hieß es immer so, ja, jeder, der solche Antennen auf dem Dach hat, sollte auf jeden Fall beim Bahn die auf jeden Fall davor abschrauben, damit die nicht an den Stromabnehmer kommen und dann einfach man durchgebraten wird. Und bei uns kam berechtigte die Meldung so, und warum sollte man überhaupt diese Antennen haben? Ja. Mit der Antwort, ja, manche mögen das. Ach so. Was die Menschengruppe ganz gut zusammenfasst. Aber auch so interessant, ich dachte auch nach der Fahrschule, dass CB-Radios in meinem Leben ein wesentlich größeres Problem richtig, sind, ja. Als sie tatsächlich sind. Auf jeden Fall. Ich dachte auch so dieses Verhältnis von eine Sekunde von der Bremswege berechnen und so, dachte ich, wäre auch ein viel größerer Teil der Autofahrt tatsächlich, dass immer neben dem Fahrer noch jemand sitzt mit einem Taschenrechner und immer ausrechnet, so hey, übrigens 80 Meter Bremsweg und so. Ja, auch diese ganzen Flüssigkeitenwechsel, die ich alle gelernt habe, die ich dann auch in der Prüfung nicht brauchte, aber auch noch nie in meinem Leben im Autofahrerleben. Ich fahre bislang gut durch die Welt, viel durch die Welt. Ich musste noch nicht einmal Öl wechseln, noch nicht einmal Fensterflüssigkeit nachfüllen. Das passiert einfach dann bei der Untersuchung, bei der Jahresuntersuchung automatisch. Ich bin letztens einfach irgendwo, ich bin hingekommen, habe geparkt und habe gemerkt, dass mein Blinker an war. Und wahrscheinlich für die gesamte Fahrt ich einfach geblinkt habe. Ich denke mir einfach, ja gut, du bist halt auch ein kompletter Vollidiot einfach. Du kannst einfach, ja, das schon lassen. Ja, ich wurde neulich mal durch Köln fahrend, immer angeblinkt, angehupt von allen. Ich dachte, was ist denn jetzt los eigentlich? Ich fahre doch wie sonst auch. Und dann plötzlich habe ich irgendwo angehalten an der Ampel, dann kamen wirklich ganz viele Leute zu einmal an meine Fenster. Die haben alle Fenster gleichzeitig runtergemacht und haben zu mir gesagt, ich habe kein Licht an. Und ich sollte doch bitte einfach mein Licht anmachen. Und dann ändert sich komplett dein Weltbild, weil du das Problem hattest die ganze Zeit. Ja. Das ist echt nicht gut. Das gibt so Momente, wo man sich einfach denkt, ich bin ein Trottel. Ja. Ich bin einfach ein Vollidiot. Also, da kann man auch nicht mehr. Und ich habe das Gefühl, diese Momente häufen sich. Ja. Ich glaube, man wird einfach, und irgendwie, wenn man im Seniorenalter ist, dann sagt man einfach, ja, ich bin jetzt zu 90% unbrauchbar. Trottel. Und man scheißt aber auch irgendwann drauf. So, ich glaube, dieses richtig alt ist man, wenn man irgendwie rückwärts aus der Einfahrt rausfährt und nicht mehr schaut, ob jemand kommt. Ja, einfach es gibt so ein Alter. Einfach es, gibt und, ja, es gibt ein Alter, die fahren einfach. Ja. Und es ist, ganz im Ernst, es macht nicht viel aus. Weil Leute um dich herum, alle, also eigentlich haben alle gelernt, auf den Verkehr zu achten. Mhm. Das heißt, du kannst dir schon so ein bisschen Arschloch erlauben. Ich gucke mich oft um, bevor ich links rüberziehe und ziehe dann erst links rüber. Wenn ich langsam links rüberziehen würde einfach, wird auch nicht viel passieren, weil alle anderen Leute wollen auch nicht, dass ihr Auto kaputt geht. Ja. Heißt, oft erreicht man irgendwann ein Alter, ich würde sagen, es ist bei ungefähr 77, 78, wo man lernt, das ausleben zu können. Das heißt, so ohne zu gucken und ohne eine Miene zu verziehen, ohne zu blinken, ohne die Geschwindigkeit zu verändern, zieht man einfach langsam ein bisschen links rüber. Und Leute reagieren darauf. Ja, man fährt auch auf die Gegenspur einfach. Und man fährt auf den Lidl-Park mit 80 km/h und fuck it. Ja, es ist scheißegal. Die sollen sich nach mir richten. Und es ist eigentlich auch scheißegal, weil Leute reagieren ja darauf. Leute sind ja auch aufmerksam in der Umwelt. Das ist einfach, das ist die falsche Moral. Aber einfach mal so rüberziehen und denken, fuck it, es passiert nichts. Ja. Es passiert einfach nichts. Ich habe auch letztens, da habe ich irgendwie, hatte ich Pommes während dem Autofahren. Und ich habe angefangen, übrigens, Lifehack. Der Podcast UFO Lifehack. Der Podcast UFO Lifehack der Woche lautet, einfach mal Pommes wie ein Burger essen. Was meine ich damit? In der Regel braucht man zum Pommesessen zwei Hände. In der linken Hand hat man die Pommes-Tüte, mit der rechten Hand stopft man sich einen Pommesstift nach dem anderen zwischen die Zähne. Meine Erfindung, die Pommes-Tüte mit festem Griff in der Hand haben und dann wie ein Burger so mit dem Mund die einzelnen Pommes rausziehen, sodass man nur eine Hand zum Pommesessen braucht. Oh. So fahre ich Auto durch Hamburg. So fahre ich durch die Gegend, eine Hand Pommes, in der anderen Hand irgendwie salzige Heringe und fahre dann durch die Gegend und dann bin ich auch angekommen zu Hause und dann wollte ich den Müll von dieser Pommes-Tüte nicht mit in meine Wohnung nehmen, weil das ist das Dümmste, was man machen kann, ist Müll in die Wohnung mitnehmen, ganz furchtbar. Ja. Auch immer, wenn ich irgendwas, ein Amazon-Paket von der Post hole, immer schon aufmachen und den Karton schon auf dem Weg nach Hause entsorgen und gar nicht erst mit nach Hause nehmen. So, und dann bin ich war ich kurz vor meiner Wohnung geparkt, 20 Meter bis zur Wohnung, dann war ich so auf 10 Meter an meiner Wohnung dran, dann hatte ich diese Tüte in der Hand und habe sie einfach angeguckt, einfach im Boden gelegt. Gelegt, nicht geworfen, weil ich dachte, ich bin kein Barbar. Du bist umweltbewusst, du willst den Boden nicht verletzen, in dem Fall bin ich eingeschlafen und dachte mir, hey, bist du, also langsam ist ja echt alles scheiße, du bist echt ein Arschloch geworden. Ja, aber man muss sagen, das ist auch das Louis C.K.-Bit, ich weiß, Leute, die wir in den Kommentaren wütende Kommentare schreiben, es ist nicht die Umwelt, die du da beschädigst. Ich meine, das ist ein Asphalt. Du wirst, es ist nicht umweltschädigend, wenn du eine Plastiktüte in Hamburg wegwirfst. Nee, aber für alle anderen ist es natürlich scheiße. Ja, gut. Aber irgendwann. Wenn die durch die Gegend laufen und dann drüber stolpern, so wie ich über diesen Plastikring gestolpert bin. Das war eine Sache. Das war verrückt. Plastikringe! Ja. Man wird Arschloch, aber man kann es sich auch ein bisschen erlauben. Weil diese Sache mit, ja, wenn jetzt alle anderen so wären wie du, ist ein bisschen. Da muss ich Kant auch widersprechen. Sind sie ja nicht. Ja. Und das ist einfach eine. Endlich wurde Kant widerlegt. 300 Jahre hat es gedauert. So, ich nehme mal kurz raus. Wir widerlegen bekannte Persönlichkeiten. Also, wenn man sagt, streng genommen, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch einem anderen zu. Kant's kategorischer Imperativ, der ein bisschen was anderes aussagt, aber ganz grob zusammengefasst. ist eigentlich Quatsch. Kompletter Quatsch. Vergesst das. Weil ihr könnt machen, was ihr wollt. Ja, weil die werden es euch nicht zutun. Auch mit diesem Wählen. Wählen ist Quatsch, weil du hast nur eine Stimme. Weißt du, eine Stimme macht keinen Unterschied. Wählen. Scheißegal. Wählen, ja. Ist einfach nicht so, genau, klar. Quatsch. Braucht man nicht. Das waren wir widerlegen bekannte Persönlichkeiten. Widerlegt Kant und wer auch immer gesagt hat, man soll wählen. Trottel. Wähli. Der Trottel der Demokratie erfunden hat. Wähli, das Demokratie. Oh, weißt du, wer die Demokratie erfunden hat? Die Res Publica? Griechen. I don't know. Keine Ahnung. Ja. Die haben Demokratie und Souflakis erfunden. Das ist auch eine gute Kombination. Das ist asiatische, stereotype asiatische Musik. Das funktioniert nicht. Ja, vielen Dank, Stefan, für diese fantastische Folge. Ach ja, du musst ja eher los. Ihr ballert bitte noch weiter zu uns eure geilen App-Ideen. Ich war noch nie so froh, dass du eher los musstest. Heute sind uns nicht mal die Themen ausgegangen, aber das wird sich nächste Woche ändern. Denn wir haben eure App-Ideen. Macht's gut, schöne Woche, bis zum nächsten Mal. Wir heben ab und sagen